Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We talked about the truth that the Bible teaches us that many antichrists have appeared. Wir haben über die biblische Wahrheit gesprochen, dass viele Antichristen in Erscheinung getreten sind. And I've warned leaders, don't act in the spirit of the Antichrist. Ich habe die Leiter davor gewarnt, im Geiste des Antichristen zu handeln. And I've warned people, don't follow somebody who acts in the spirit of the Antichrist. Und ich habe die Menschen davor gewarnt, jemandem zu folgen, der im Geiste des Antichristen handelt. Once we follow Jesus above anybody else, we are safe. Wenn wir in erster Linie und vor allen anderen Jesus folgen, sind wir sicher. Isn't it true that sometimes we as people, we want somebody to tell us what to do? Ist es nicht so, dass wir Menschen manchmal wollen, dass uns jemand sagt, was wir tun sollen? Because we just don't like to take responsibility for our lives. Weil wir einfach nicht gerne die Verantwortung für unser Leben übernehmen. We are too afraid to make wrong decisions. Wir haben zu viel Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. On one hand, we want somebody to tell us what to do. On the other hand, we blame the others that we don't have the freedom of choice. Einerseits wollen wir, dass uns jemand sagt, was wir tun sollen. Andererseits geben wir anderen die Schuld dafür, dass wir nicht die Freiheit haben, selbst zu entscheiden. But we have freedom of choice. You choose who you follow. Doch wir haben die Freiheit zu wählen. Du entscheidest, wem du folgst. So become a person who is so close to Jesus that you are safe from the Antichrist. Darum werde zu einem Menschen, der Jesus so nahe ist, dass du vor dem Antichristen sicher bist. And then John tells us that this is how we know that we are living in the closing hour of this age. Dann sagt uns Johannes, daran erkennen wir, dass wir in der letzten Stunde dieses Zeitalters leben. I think this is much more relevant today than it even was 2000 years ago when he was writing it. Ich denke, das ist heute viel relevanter als vor 2000 Jahren, als er es schrieb. Today the spirit of Antichrist is evident all over the world. Heute ist der Geist des Antichristen auf der ganzen Welt offensichtlich. Just think how many Christians think that other people can solve their problems. Denk nur daran, wie viele Christen denken, dass andere Menschen ihre Probleme lösen können. Just think how the whole world, there are leaders rising up that promise the world to solve the problem. Denk nur daran, dass überall politische Leiter in Erscheinung treten, die der Welt versprechen, die Probleme zu lösen. There's something I don't understand. Ich verstehe etwas nicht. And maybe you understand it, but I don't. Vielleicht verstehst du es, aber ich nicht. For centuries, politicians have lied to people, and yet people still believe in politicians. Seit Jahrhunderten belügen Politiker die Menschen, und dennoch glauben die Menschen immer noch an Politiker. Sometimes I think, like, are we really this blind? Manchmal denke ich, sind wir wirklich so blind? People fight because they believe if this man comes into power, then our country will finally be saved and do well. Menschen kämpfen, weil sie glauben, dass ihr Land endlich gerettet wird und es ihm gut geht, wenn diese Person an die Macht kommt. Never mind that the Bible tells us that this is not going to work anyhow. Obwohl die Bibel uns sagt, dass das sowieso nie funktionieren wird. Jesus and Jesus through us is the hope for this lost world. Jesus und Jesus durch uns ist die Hoffnung für diese verlorene Welt. Not a clever politician. Nicht ein schlauer Politiker. But even if you leave the whole Bible teaching out and just use a little common sense. Aber selbst wenn man die gesamte biblische Lehre außer Acht lässt und nur ein wenig gesunden Menschenverstand einsetzt. How can we still believe that there is any hope in the politicians to make this world a great place? Wie können wir dann immer noch glauben, dass es irgendeine Hoffnung gibt, dass Politiker diese Welt zu einem großartigen Ort machen? When we've seen for centuries that this is not working and this is not even the truth. Wir haben jahrhundertelang gesehen, dass dies weder funktioniert noch wahr ist. In my understanding, the whole world is being programmed to follow the Antichrist. Nach meinem Verständnis wird die ganze Welt darauf programmiert, dem Antichristen zu folgen. And let me warn you, if you are not being careful, don't you think that you might not follow him? Und ich möchte dich warnen, wenn du nicht achtsam bist, dann glaube nicht, dass du ihm nicht folgen könntest. Let me ask you a very serious question. Ich möchte dir eine sehr ernste Frage stellen. When you are in a crisis, who do you run to first, immediately, for help? An wen wendest du dich in einer Krise zuerst und bittest um Hilfe? Do you run to a man or do you run to Christ? Wendest du dich an einen Menschen oder an Christus. Are you substituting the wisdom of a man for the wisdom of Christ? This is the spirit of Antichrist. Ersetzt du die Weisheit eines Menschen durch die Weisheit Christi? Das ist der Geist des Antichristen. I am very grateful how God uses me, and I honestly, I'm just very grateful. Ich bin sehr dankbar dafür, wie Gott mich gebraucht. Ich bin wirklich sehr dankbar. But it makes me very nervous also sometimes when I see people, what people think about me. Aber es macht mich manchmal auch sehr nervös, wenn ich sehe, was die Leute von mir denken. When I think that people put their hope in me instead of Jesus, it frightens me. Wenn ich daran denke, dass die Menschen ihre Hoffnung in mich setzen statt in Jesus, erschreckt mich das. Because they will always get disappointed. You can't put your hope in a man. Denn sie werden immer enttäuscht werden. Du kannst deine Hoffnung nicht in einen Menschen setzen. I have people who've gone every place I preach and been in every prayer line to get one more prayer for me to fix the problem. Es gibt Menschen, die an jeden Ort kommen, an dem ich predige, und sich in jede Gebetsreihe stellen, um noch ein Gebet von mir zu bekommen, das ihr Problem löst. Well, that's the spirit of Antichrist. Das ist der Geist des Antichristen. You can't substitute anybody for Christ. Du kannst Christus durch niemanden ersetzen. Christ is your wisdom, Christ is your strength, Christ is everything. Christus ist deine Weisheit, Christus ist deine Stärke, Christus ist alles. But think how it almost seems like this whole world, including the Christian world, is being programmed in this way. Es scheint fast so, als würde die ganze Welt, einschließlich der christlichen Welt, auf diese Weise programmiert werden. People follow some great man of God blindly. Die Menschen folgen blind irgendeinem großen Mann Gottes. And I'm very thankful for some great men of God in this world. I'm very grateful. Ich bin sehr dankbar für einige große Männer Gottes auf dieser Welt. Ich bin sehr dankbar. But our primary loyalty belongs to Christ, not to anybody else. Aber unsere oberste Loyalität gehört Christus, niemandem sonst. So ask yourself this question. Frage dich also selbst. Is your ultimate loyalty to Christ or is your ultimate loyalty to a church, to a person? Gehört deine höchste Loyalität Christus oder gehört deine oberste Loyalität einer Gemeinde, einer Person? Because if your ultimate loyalty is not to Christ, you're in great danger to follow the Antichrist. Denn wenn deine höchste Loyalität nicht Christus gilt, läufst du große Gefahr, dem Antichristen zu folgen. Let's become people. Lasst uns Menschen werden, who point everybody to Christ and to Christ and to Christ. Die alle auf Christus hinweisen, auf Christus und Christus allein. Away from us and to Christ. Weg von uns und hin zu Christus. This way the people who relate to us will be safe and not follow the Antichrist. Auf diese Weise werden die Menschen, die mit uns in Beziehung stehen, sicher sein und nicht dem Antichristen folgen. I will see you tomorrow. Bis morgen.